Er gehört nicht zu meiner Lieblingslektüre. Tut mir leid, aber... Dein Foto ist auf dem Titelblatt. Wer war das, Lance? Klar, wer sonst? Verdammt nochmal, Jack. Ich habe Molly versprochen, dass sowas nicht passiert. Schöne Scheiße. Herein? Zusammen und ging zu Boden, und da schob Simpson den Ball ins Tor. Inspektor, die Verletzung, von der ich sprach, stammt vermutlich von einem harten, nur etwa 10 Millimeter großen, runden Gegenstand. Eindeutige Impression. Nun, vielleicht ist auf einen Stein aufgeschlagen, ein Stück Schlacke, das auf dem Spielfeld lag. Vielleicht, wie auch immer. Ich hielt es für meine Pflicht, Sie zu informieren. Als Winners zu Boden ging, muss es im Stadion wie in einem Hexenkessel zugegangen sein. Man sprach von tobendem Jubel, aber auch von Protestchören und Pfui-Rufen. Wollen Sie Winners sehen? Ja. Bitte. Dann kommen Sie. Einen Augenblick, bitte. Sie wollen mich sprechen, Inspektor? Ich habe mir sagen lassen, in ganz Mittelengland gibt es keinen größeren Fußballfan als unseren Techniker Fred Nice. Kennen Sie was Aufregenderes als ein anständiges Match, Inspektor? Nun, nein, lassen wir das. Ich habe da einen Fall auf dem Tisch, der Sie interessieren könnte. Haben Sie das Spiel East Players gegen United gesehen? Ich habe noch nie ein Spiel der zweiten Division verpasst, Mr. Wood. Was, glauben Sie, ist in der 84. Spielminute mit Winners passiert? Schwer zu sagen, wenn man das Spiel im Fernsehen verfolgt hat. Zunächst hieß es, der Torwart der East Players wäre mit dem Stürmer von United zusammengeprallt. Mhm. Deshalb hat der Schiedsrichter ja auch Winners vom Platz tragen und weiterspielen lassen. Es wurden korrekt 3 Minuten nachgespielt. Ja, nun hat aber der Stürmer Simpson gestern Abend dieses Interview gegeben. Er behauptete, es hätte lediglich Tuchfühlung gegeben zwischen ihm und Winners. Nun, ich habe Simpson heute Nachmittag im United Club aufgesucht. Und? Er hat mir gegenüber seine Behauptung lediglich wiederholt. Wenn Sie mich fragen, ich glaube Simpson. Er ist ein guter und vor allem ein fairer Spieler. Welchen Grund sollte er haben, nicht die Wahrheit zu sagen? Ich habe inzwischen das gerichtsmedizinische Gutachten erhalten. Lesen Sie sich das doch mal durch. Interessant. Es bestätigt im Wesentlichen, was ich bereits von Dr. Allen wusste. Nach einem vorzüglichen Tee im United Club bin ich dann ins Riverside-Stadion gefahren und habe das Spielfeld in Augenschein genommen. Haben Sie keinen Assistenten, der Ihnen diese Aufgaben abnehmen könnte? Nun, in letzter Zeit arbeite ich lieber allein. Es sei denn... Ja? Es sei denn, ich bekomme einen guten Techniker an meine Seite. Beispielsweise Sie, Nice. Es wäre mir ein Vergnügen, Inspektor. Darf ich fragen, ob Ihre Suche im Stadion erfolgreich war? Nun, sehen Sie sich doch mal diese Kugel an. Eine Stahlkugel? Könnte aus einem Kugellager stammen. Eine Stunde habe ich die Fläche vor dem Tor abgesucht, das in der zweiten Halbzeit die Players verteidigten. Das gute Stück war in den Rasen eingetreten. Kaum sichtbar auf den ersten Blick. Eine Stahlkugel auf dem Stadionrasen. Ja, Ihr Durchmesser ist in etwa identisch mit der Impression, die im gerichtsmedizinischen Gutachten beschrieben wird. Ah, Sie meinen... Wir brauchen so schnell wie möglich einen Laborbefund. Genauen Aufschluss über das Material, womögliche Herkunft der Kugel und natürlich Fingerabdrücke. Noch was Nice. Können Sie uns eine Videoaufzeichnung des Spiels besorgen? Ich werde sehen, was sich machen lässt, Inspektor. Dein Bier, Ronny. Danke, John. Was machst du denn für ein Gesicht heute? Kannst du uns 300 Pfund vorstrecken, John? Willst bald. Nein, du hör mal. Mach's kurz. Meine Gäste haben eine trockene Kehle. Wenn's wenigstens 150 wären... Bis zum nächsten Zahltag. Und was heißt uns? Wem denn noch? Steve. Steve und ich haben eine Wette abgeschlossen. Du bist doch auch Players-Fan. Ganz schöner Reinfall, das Spiel gestern. Ja. United kommt in den Endausscheid. Ja, das weiß ich ja. Genau das hat unser Friseur schon vorher behauptet und mit uns gewettet. Um 300 Pfund. Mr. Eddings ist United-Fan. Ich war auch fest überzeugt, unsere Players würden es schaffen, aber wetten, ich weiß nicht. Steve und ich, wir müssen morgen Mr. Eddings 300 Pfund auf den Ladentisch blättern. Steve hat aber zurzeit nichts und ich im Moment nicht viel. Ich denke, Steve arbeitet jetzt als Krankenwagenfahrer. Ja, seit 2 Monaten, ja. Er hat aber doch immer noch abzuzahlen, so lange ohne Job vorher. Er kriegt erst übernächste Woche wieder Moneten. Sogar eine Auszahlung drüber für einen Sondereinsatz. Kriegst sofort zurück, John. Tut mir leid, Ronny. Ich habe gerade einen Stapel Rechnungen zu begleichen. Bin selber knapp dran in diesem Monat. Hallo, Ronny. Tag, John. Hm. Ist das Bier für mich? Bist gleich dran, ah, Steve. Ja. Tut mir leid, Ronny. Wirklich nichts drin diesmal. Mal eine Zechestunde, okay, aber 300 Pfund unmöglich. Oh Mann, wenn das kein Flop ist, Steve. Eine Wette verloren und keinen Penny in der Tasche. Schön cool bleiben. Dieser Figaro soll sich unsere 300 Pfund aus seinem glatt gestriegelten Kopf schlagen. Die Wette gilt. Oder hast du vergessen, dass Mr. Eddings Zeugen in seiner Haarboutique hatte? Die Players haben das Spielergebnis angefochten. Kommen sie damit durch, kann auch Eddings nichts machen. Woher weißt du das? Sensationsmeldung in der Sportschau vor einer halben Stunde. Winners soll tatsächlich nicht mit dem Stürmer von United zusammengeprallt sein. Dann hätte Simpson in seinem gestrigen Interview ja die Wahrheit gesagt. Eben darauf bezieht man sich ja. Angenommen, unser Torwart ist bei Simpsons Angriff ausgerutscht und mit dem Kopf aufgeschlagen. Na, glaubst du, ein Mann wie Winners geht gleich kaputt? Nein. Nein, da ist was faul. Du warst doch ziemlich dicht dran, Ronny. Ist dir nichts aufgefallen? Als der Schiedsrichter Eckball pfiff, bin ich in den Mannschaftstrakt gerannt, um mir eine Cola zu holen. Bei einer Affenhitze, zum Verdursten. Hoffentlich hat's der Trainer nicht gesehen. Jeder Ballholer ist auch für die Sicherheit in seinem Bereich verantwortlich. Wer seinen Platz verlässt, fliegt raus. Nun steh du mal in der prallen Sonne die ganze Zeit. Hast du überhaupt gesehen, wie Winners stürzte? Ich war noch in der Tür, als es passierte. Was ich dich fragen wollte, weshalb bist du eigentlich mit deinem Krankenwagen auf die Aschenbahn gefahren? Wir hatten einen Notfall. Dr. Burden wurde zu einer Frau gerufen. Jedenfalls Pech für Mr. Eddings, Ronny. Die Wette gilt nicht. Dort zum Tisch, Inspektor. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke, Mr. Nice. Dieses Gerät gestattet uns die Videoaufzeichnung des Fußballspiels East Players gegen United in einzelne Bildsequenzen zu zerlegen und entsprechend zu vergrößern. Durch Zeitverzögerung bzw. Standbild können wir das Spielgeschehen auch in einzelnen Passagen im Detail beobachten. Also bitte zunächst die letzten 10 Minuten des Spiels. Augenblick, ich fahre vor. Sehen Sie, hier pfeift der Schiedsrichter den entscheidenden Eckball. Mhm. Links Mitte läuft jetzt Simpson vor. Ja, ich sehe. Winners geht auf Position. Wo steht in diesem Augenblick die Kamera, Mr. Nice? Auf der Tribüne oberhalb des Zuschauerblocks 3. Aha. Das ist die östliche Stadionseite. Ja, richtig. Passen Sie auf, Inspektor. Jetzt übernimmt Simpson den Ball. Stürmt auf das Tor der East Players zu. Winners raus aus dem Tor und ihm entgegen. Ja, Moment, bitte langsamer fahren jetzt. Da. Sehen Sie, stopp. Diese Einstellung, so gut es geht, vergrößern es. Ja, sehr gut. Na, was sagen Sie nun? Ja, dass Simpsons Aussage durchaus korrekt ist. Die beiden Spieler nähern sich bis auf etwa 20 Zentimeter, berühren sich leicht am linken Oberarm, dann dreht Simpson mit dem Ball nach rechts ab und setzt ihn ins Tor. Mhm. Jetzt langsam weiterfahren. Winners reißt plötzlich den Kopf herum, will sich offensichtlich mit der rechten Hand an den Hinterkopf greifen, stürzt zu Boden und bleibt bewegungslos liegen. Und jetzt führen Sie uns diese Sequenz bitte nochmal mit normaler Geschwindigkeit vor. Simpsons Ausweichmanöver und Winners Sturz erscheinen als ein fast synchroner Vorgang. Ja, genau. Für die Zuschauer kann es keine Zweifel geben, die beiden sind zusammengeprallt. Ein Foul kann der Schiedsrichter nicht nachweisen. Also kommt Winners Ersatzmann ins Tor und die verlorenen Minuten werden nachgespielt. Glauben Sie an Zufälle, Mr. Nice? Soweit Sie das Resultat bestehender Gesetzmäßigkeiten sind, ja. Winners ging an jener Stelle zu Boden, an der sich die Stahlkugel in den Rasen eingetreten hatte. Sie meinen, dass auf Winners geschossen wurde? Und zwar mit einer ordinären Stahlkugel, wie man sie gewöhnlich in Kugellager einbaut. Haben Sie eine Ahnung, was das für eine Waffe sein könnte? Tja, das ist ein Katapult. Ein Katapult? Ja, ein Katapult. Wie anders sonst könnte... Die Kameraposition liegt auf der östlichen Stadionseite, sagen Sie. Dann muss das Geschoss, das Winners am rechten Hinterkopf traf, aus dem Südwestbereich des Stadions gekommen sein. Das, bitte noch einmal zurückfahren, Neis. Leider erfasst das Auge der Kamera die Zuschauerringe auf dieser Seite nur verschwommen. Na, angenommen, es handelt sich tatsächlich um ein Katapult. Bei einer Entfernung von etwa 40 Metern ist es undenkbar, dass der tödliche Schuss aus dem Zuschauerbereich gekommen ist. Moment mal, was ist mit dem Krankenwagen? Weshalb steht er unmittelbar an der Innenkante der Aschenbahn? Ja, das ist jener Sanitätswagen, mit dem Winners später abtransportiert wird. Nochmal zurückfahren, bitte. Da, sehen Sie? Der Wagen fährt aus dem Tunnel am Stadiontor auf die Aschenbahn. Ja, das ist in der 73. Spielminute. Also 11 Minuten, bevor Winners zu Boden geht. Ja, mir ist noch was aufgefallen, Neiss. Die Ballholer am Rande des Spielfeldes sind in einem Abstand von etwa 30 Metern auf der Aschenbahn postiert. Nur vor dem Rang, unter dem sich der Mannschaftstrakt befindet, ist niemand zu sehen. Ja, Sie haben recht. Allerdings liegt die Einstellung, in der das erkennbar ist, vor dem entscheidenden Augenblick. Die Kamera schwenkt dann auf Simpsons Angriff ein. Sehen Sie? Ich glaube, Ihre Vorführung hat uns weitergeholfen, Mr. Neiss. Ich danke Ihnen. Sie sind ziemlich hartnäckig, Inspektor. Und das gehört zu meinem Beruf, Mr. Jackson. Ich sagte ihm bereits am Telefon, dass ich es für falsch halte, im Fall Winners noch weitere Ermittlungen anzustellen. Sollten Sie als Trainer der Players nicht größtes Interesse daran haben, herauszufinden, auf welche Weise Ihr Torwart den Tod fand? Nachdem man den Sieg von United öffentlich angezweifelt hatte, lief in unserem Club das Telefon heiß. Mordandrohungen, Bombenankündigungen. Eine anonyme Stimme prophezeite mir heute Morgen meine Hinrichtung. Nun, wir werden für Ihre persönliche Sicherheit sorgen, Mr. Jackson. Versprechen Sie nicht zu viel, Inspektor. Wer sind diese Anrufer? Haben Sie eine Ahnung? Fans von United. Wer sonst? Sagen Sie, ist es auch Sache des Trainers, für die Auswahl der Ballholer zu sorgen? Ja, natürlich nur für die eigene Mannschaft. Was sind das für Jungs, die Sie da auswählen? Clubmitglieder. Fans, die sich für unsere Mannschaft nützlich machen wollen. Helfen auch mal in der Kantine aus oder beim Aufbau fürs Fitnesstraining. Können Sie mir die Namen der Leute geben, die Sie beim Spiel gegen United eingesetzt haben? Wenn Sie meinen, das hilft Ihnen weiter. Augenblick, Inspektor. Sie waren während des Fußballspiels diensthabender Arzt, Dr. Byrne? Ja, aber ich glaube kaum, dass ich Ihnen in dieser Angelegenheit behilflich sein kann. Unsere Klinik stellt bei Sportveranstaltungen lediglich die Bereitschaftsärzte. Für die Mannschaften sind Sportmediziner zuständig. Ja, nun, ist Ihnen irgendetwas aufgefallen, als Winners zu Boden ging? Tut mir leid, Inspektor. Kurz zuvor gab es einen Notfall im Zuschauerrang. Eine Frau war abgekippt. Immerhin hatten wir an diesem Nachmittag 25 Grad im Schatten. Ich habe den entscheidenden Augenblick verpasst. Können Sie sich erinnern, wo diese Frau gesessen hat? Warten Sie. Ja, es war im Zuschauerblock 5. Also oberhalb des Mannschaftstraktes, zu dem Sie dann den Krankenwagen gerufen haben? Ich habe den Krankenwagen nicht gerufen. Weshalb ist dann aber in der 73. Spielminute der Wagen aus dem Tunnel am Eingangstor über die Aschenbahn ins Stadioninnere gefahren? Er hielt doch genau vor dem Zuschauerblock 5, und zwar am Rande des Spielfeldes. Es war ein Missverständnis. Der Fahrer nahm an, ich hätte ihm ein Zeichen gegeben. Aha. Für Ihren Notfall haben Sie also nichts aus dem Wagen gebracht? Ammoniak-Lavendelampullen hatte ich in meiner Tasche. Hat man Sie zu Winners gerufen, als er verletzt auf dem Spielfeld lag? Ich habe den Sportärzten selbstverständlich meine Hilfe angeboten. Wir holten dann die Trage auf dem Krankenwagen, da er ja nun einmal in der Nähe stand. Man hätte sonst erst in den Mannschaftstrakt laufen müssen. In den man Winners dann gebracht hat? Ja, zunächst musste untersucht werden, ob er transportfähig ist. Erinnern Sie sich, Doktor, wer war im Mannschaftstrakt, als der Verletzte untersucht wurde? Die beiden Sportärzte. Mhm. Steve Clark, der Fahrer des Krankenwagens. Mhm. Und ich. Niemand weiter. Ich danke Ihnen, Doktor. Mein Weg aus dem Labor führt direkt zu Ihnen, Mr. Wood. Oh, wie schön. Ja, auf dem Geschoss ließen sich keine Fingerabdrücke nachweisen. Aber Durchmesser und Legierung der Stahlkugel lassen vermuten, dass es sich um ein Produkt der Firma Stills & Son handelt. Ein mittelständisches Unternehmen im Norden der Stadt. Zulieferer für die Automobilindustrie. Stills & Son, Moment mal, Nice. Nach der Liste des Trainers arbeitet ein gewisser Ronnie Scott dort. Ronnie Scott? Nie gehört den Namen. Wurde beim Spiel gegen United von Jackson als Ballholer eingesetzt. Und zwar südwestlich vom Torbereich der Players. Erinnern Sie sich an die Videoaufzeichnung, Mr. Nice? Ja. Ja. Soweit die Kamera das erkennen ließ, war genau dort kein Ballholer postiert. So ist es. Wie sagten Sie doch neulich? Zufälle sind das Resultat bestehender Gesetzmäßigkeiten. Fragen Sie doch mal den Computer, ob er mit diesem Ronnie Scott schon mal Bekanntschaft geschlossen hat. Und dann brauche ich einen Durchsuchungsbefehl. Es wäre gut, wenn Sie mich begleiten könnten. Polizei. Nur ein paar Fragen, Mr. Scott. Wir dürfen doch reinkommen. Was fragen Sie, wenn Sie schon drin sind? Sehen Sie sich inzwischen ein bisschen um, Nice. Selbstverständlich, Inspektor. Können Sie mir verraten, was dieser Auftritt bedeuten soll? Wir haben eine Legitimation für unser Vorgehen. Mhm. Wenn Sie sich überzeugen wollen, bitte. Hören Sie, Inspektor, in einer knappen halben Stunde muss ich bei Stills & Son am Band stehen. Fassen wir uns kurz, Scott. Wo haben Sie in der 84. Spielminute gesteckt? Ich weiß nicht mal, von was Sie reden. Vom Spiel Players gegen United, bei dem Sie als Ballholer der East Players eingesetzt waren. Daher weht der Wind. Also gut, ich verrat's Ihnen, Inspektor. Ich habe mir eine Cola aus dem Waschbecken im Mannschaftstrakt geangelt und war keine Minute später wieder am Rand des Spielfeldes. Und ausgerechnet in jener Minute ging Winners zu Boden. Was für ein Zufall, Scott. Was wollen Sie mir eigentlich anhängen? Sie haben sich von United kaufen lassen. Ich bin seit mehr als 3 Jahren eingetragenes Mitglied. Players Fanclub. Wie viel hat man Ihnen gezahlt, Scott? Jetzt halten Sie mal die Luft an, Inspektor. Winners wurde von einer Stahlkugel getroffen, wie sie bei Ihnen, bei Stills & Son, hergestellt werden. Ja, und? Was wollen Sie damit sagen? Dass Sie sich in den Mannschaftstrakt zurückgezogen haben, um einen günstigen Augenblick des Spiels abzupassen. Während Sie selbst im dunklen Raum standen, gestattete Ihnen die geöffnete Tür den Blick auf das Spielfeld. Sie verfolgten Simpsons Angriff und um Winners Abwehr im letzten Augenblick zu verhindern, schossen Sie mit einem Katapult auf ihn. War es so, Scott? Mit einem, was? Katapult. Ich sagte es doch wohl deutlich genug. Inspektor, Sie vergessen, dass es vom Mannschaftstrakt bis zum Spielfeld eine Entfernung von mindestens 25 Metern ist. Für einen guten Schützen nicht unbedingt ein Problem. Eine Frage der Übung. Ich muss Sie enttäuschen, ich bin ein miserabler Schütze. Außerdem glaube ich... Ja? Ja. Sie vergessen die Stahlbarriere vor den Rängen. Ich hätte durch das Gitter schießen müssen. Das Tor des Sicherheitszaunes, welches zum Umkleidetrakt führt, stand auf. Es ist in der zweiten Halbzeit nicht wieder verschlossen worden. Ein Versäumnis der Ordnungskräfte. Und jenes geöffnete Tor lag genau in Ihrer Schussrichtung, Scott. Angenommen, United hätte mich gekauft. Sie vergessen das Risiko. Es hätte ebenso gut auch Simpson treffen können. Nun ja, kein Verbrechen ohne Risiko. Klingt vielleicht überzeugend, was Sie sich da ausgedacht haben, Inspektor. Mir fehlt nur eins, der Beweis. Ich habe herausgefunden, dass Sie vorbestraft sind. Eine Jugendstrafe lange her. So lange nun auch wieder nicht. Damals haben Sie einen alten Mann auf der Straße niedergeschlagen. Vielleicht sollte man sich besser aufhängen, wenn man erst in Ihren Akten steht. Sehen Sie mal, was ich in der Zuckerdose gefunden habe, Inspektor. Eine Handvoll wunderschöner Stahlkugeln, wie sie bei Stills & Son hergestellt werden. Mhm. Was sagen Sie nun, Scott? Haben Sie schon mal Push gespielt? Jeder Spieler bekommt 5 Kugeln und tritt hinter eine Linie. Abstand 5 Meter vom Zielpunkt. Ein kleines Loch in der Erde. Sieger ist, wer die meisten Kugeln drin hat. Und der Verlierer muss einen ausgeben. Ja, ja, ja. Und mit wem haben Sie zum letzten Mal Push gespielt? Mit meinem Freund Steve, wie immer. Steve Clark. Ich musste ganz schön blechen an diesem Abend. Nicht ein Spiel habe ich gewonnen. Hatte Ärger mit meiner Freundin und deshalb keine Konzentration. Steve dagegen, wie ein Weltmeister. Jeder Push ein Treffer. Vielleicht lag's an seiner guten Laune. Er hatte an diesem Tag gerade Arbeit gefunden. Ambulanzfahrer. Nachdem er monatelang ohne war. Aber 2 Monate liegt das bestimmt zurück. Ehrlich, Inspektor. Seitdem haben wir nicht wieder gespielt. Nun ja, ein schönes Spiel, in der Tat. Wenn Sie wollen, Inspektor, lade ich Sie mal auf eine Runde ein. Wenn ich Ihnen mit einer Einladung nicht zuvorkomme, Scott? Einverstanden. Weshalb haben Sie ihn nicht festgenommen, Inspektor? Sind die Stahlkugeln kein ausreichender Beweis? Dieser Scott geht uns nicht durchs Netz. Und wenn er sich absetzt? Das käme einem Geständnis gleich. Nein, nein, mein Lieber, diese Sorte kenne ich. Die kriegt man nur weich, wenn man ihnen den schlüssigen Beweis liefert. Und was wäre in diesem Fall der schlüssige Beweis? Zu den Kugeln fehlt die Waffe, die Tatwaffe. Ist Ihnen soeben nichts aufgefallen, Mr. Nice? Nein. Spielt Push mit seinem Freund Clark, Steve Clark, dem Fahrer des Krankenwagens. Jener Dr. Burden sagte, mit ihm im Mannschaftstrakt waren, als er den Verletzten untersuchte, die beiden Sportärzte und, na, wer wohl noch? Der Fahrer des Krankenwagens. Erraten, mein Lieber. Oder gut kombiniert. Das Freundespaar, wie es scheint, unzertrennlich. Fanden sich bei einem die Stahlkugeln? Könnte es doch vielleicht sein, dass der andere... Ah, Sie meinen... Wir fahren noch mal zum Stadion, Mr. Nice. Mir ist da eben was eingefallen. Bring uns noch zwei Bier, Millie. Die Polizei war bei mir, heute früh. Hast du dein Fahrrad falsch geparkt? Sie haben beobachtet, dass ich von meinem Ballholerplatz weggegangen war. Was hat die Polizei damit zu tun? Sie verdächtigen mich. Ich soll vom Mannschaftstrakt aus auf Winners geschossen haben. Aber du bist Players-Fan. Weshalb solltest ausgerechnet du auf unseren Keeper schießen? Sie nehmen an, dass mich United gekauft hat. Das müssen sie dir erst beweisen. Ja, die finden schon einen Dreh. Glaub mir. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, Ronny, weißt ja, auf mich ist Verlass. Ich glaube, ich werde alt, Nice. Da kann ich Sie beruhigen, Inspektor. Sie sind in den besten Jahren. Dieser Fund ist Gold wert. Warum bin ich nur nicht gleich darauf gekommen? Der Täter ist nach dem Schuss auf den Torwart durch die hintere Tür des Umkleideraumes in den Duschraum gerannt, hat diesen Deckel des Bodenabflusses hier rausgehoben und darin die Waffe versteckt. Jetzt kommen Sie schneller zu Ihrem Beweis, als Sie dachten, Inspektor. Eine respektable Wurfmaschine, so ein Katapult. Alle Achtung. Ich fürchte, da bleibt auch über 30 Meter Entfernung kein Auge trocken. Sofort ins Labor, die Schleuder. Vielleicht lässt sich doch noch was nachweisen. Mal sehen. Ich verweigere die Aussage. Geben Sie mir einen Rechtsanwalt. Fingerabdrücke sind auch für Rechtsanwälte ein überzeugender Beweis, Clark. Ich bin im Players Fanclub. Ich werde doch nicht auf unseren Torwart schießen. Die Antwort erwarte ich von Ihnen. Sie vergessen, dass ich während des Spiels Bereitschaftsdienst hatte. Ich saß im Krankenwagen. Fragen Sie doch Dr. Burden. Dass Sie mit diesem Krankenwagen in der 73. Spielminute in das Stadioninnere gefahren sind, bestätigte uns auch Dr. Burden. Dann hat er Ihnen ja sicher auch erklärt, dass es zwischen uns beiden ein Missverständnis gegeben hat. Nun sagen wir, Sie haben es als Missverständnis ausgelegt. Sie, Clark. Was soll das heißen? Sie brauchten einen Anlass, um mit Ihrem Wagen an den Rand des Spielfeldes zu fahren. Und zwar so, dass Sie durch die Hecktür, die Sie nur wenig öffneten, das Spiel verfolgen konnten. Sie stiegen hinten ein und niemand konnte Sie nun beobachten. Die Milchglasscheiben verhinderten den Einblick. Im entscheidenden Augenblick nahmen Sie jene Pistole mit Schalldämpfer, die Sie später im Abfluss des Duschraumes versteckten, und schossen auf Winners. Das ist nicht wahr. Ich habe nicht mit einer Pistole... Danke, Steve Clark. Das wollte ich hören. Oh Mann. Gratuliere, Inspektor. Ja, danke. Sie haben völlig recht. Es war keine Pistole, mit der Sie schossen. Immerhin waren Sie mal Champion im Wurftaubenschießen, bis man Sie disqualifizierte, weil Sie gegen die Wettkampfregeln verstoßen haben. Sie vertrauten also auf Ihr einstiges sportliches Talent und schossen mit einem selbstgebauten Katapult auf Torwart Winners. Ich habe nicht auf Winners gezielt. Es sollte Simpson treffen. Seinen Angriff wollte ich verhindern. Ich wollte niemanden umbringen, glauben Sie mir. Sieg um jeden Preis, das ist es, was Sie wollten. Wenn schon kein Sieg für die East Players, wenigstens doch einen Unentschieden. Dann hätten wir an Mr. Eddings nicht zahlen müssen. Eddings? Wer ist das? Hat einen Frisiersalon in der Bottom Street. Eddings ist bis in die Haarwurzeln United-Fan. Wir Wir haben vor dem Spiel eine Wette über 300 Pfund mit ihm abgeschlossen. Ronnie Scott und ich. Was mich noch interessiert, Clark, wohin steckten Sie eigentlich das Katapult, bis Sie den Mannschaftstrakt betraten? Unter den Kittel. Mhm. Und die Stahlkugel stammt natürlich von Ihrem Freund Ronnie. Als wir neulich Push spielten, habe ich ein paar davon eingesteckt. Übrigens, Ihr Freund Ronnie Scott wartet nebenan. Soll ich ihn reinholen? Sie haben ihm doch sicher einiges zu erklären. Hm. Sagen Sie ihm... Ja? Na, dass es mir leid tut. Ich fürchte nur, Clark, das wird Ihnen jetzt auch nicht mehr viel helfen. Sieg um jeden Preis. Kriminalhörspiel von Mark Herzberg. Dramaturgie Thorsten Enders. Personen und Darsteller: Inspektor Wood, Eckhard Hahn. Fred Nice, Uwe Manske. Ronnie Scott, Götz Schulte. Steve Clark, Thomas Harms. Dr. Allen, Knut Degner. Dr. Burden, Dietrich Musch. Schwester, Cornelia Lippert. Jackson, Klaus Bielig. John, Stefan Rehberg. Schnitt Rüdiger Schlieb, Ton Erika Schüttauf, Regie Joachim Staritz.